So, welche Folge sind wir denn überhaupt? Wir müssen, oh, jetzt, der fragt, ich glaube, wir sind bei Folge 18. Ich guck schnell. Ne? Ja, ich guck schnell nach, aber ich glaube, es ist 18. Herzlich willkommen bei einer Folge, sagen wir. Herzlich willkommen bei einer Folge, wo wir nicht wissen, welche Nummer sie hat. Also. Ja. Wie geht's dir, Rainer? Gut geht's mir, sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, ich schlag mich durch. Ja, ne, das machen wir alle, glaube ich. Ne? Irgendwie kommen wir auch immer durch, ne? Komischerweise. Das ist. Wir müssen euch sagen, wir haben ja gestern Abend kurz gequatscht, ne? Kurz ist gut. Ich glaube, das waren 2 Stunden, ne? Ey, aber wirklich. Und ich sage noch so zu ihm, hätten wir eine Aufnahme machen können. Ja. Das wären 2 Podcast-Folgen gewesen, safe. Das Stimmt, 2 Folgen, ey. Ja. Nee, keiner von uns hat aufgenommen. Das ist so dämlich manchmal, ne? Aber ja, da denkst du auch nicht dran. Wir wollten ja nur kurz schnacken, ne? So, also. Ja, wir wollten tatsächlich kurz, liebe Leute, weil es geht immer noch um die Live-Podcast-Geschichte. Wir sind da immer noch dran und deswegen haben Rainer und ich ein kleines Meeting gehabt, das dann 2 Stunden ging. Ja, genau. Genau, wir arbeiten da dran. Haben da vielleicht endlich mal Land in Sicht, aber das klärt sich jetzt die Tage noch. Ja. Und dann halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, ob wir es denn hinbekommen, mal live Podcast mit euch zu veranstalten. Da würden wir uns tierisch drüber freuen, wenn ihr da seid dann. Und der eine oder andere kann uns dann auch mal live treffen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und, genau. Das wird super. Das wird tiefenentspannt, das wird geil. Das. Ja, wir sind auch, wir sind auch beides Experten, ne? In der letzten Folge habe ich gesagt, die Zuhörerzahlen sind stark gestiegen. Wir sind 3-stellig. Da sagst du auch noch ja. Wir sind doch über 4-stellig. Wir sind 4-stellig tatsächlich, ja, genau. Richtig. Ja. Das ist, wir sind über 4-stellig. Wir haben ja den Hoster gewechselt. So, und da haben wir natürlich jetzt nur einen Blick in die Statistiken, wie sie halt seit dem Wechsel sind. Und wenn ich denn aber schon sehe, dass wir in einer Woche, also du sagtest ja im Monat, ne? So. Und dann steht da aber ganz klar, 7 Tage, ne, dass wir in der Woche schon 4-stellig sind, dann sage ich herzlichen Dank dafür, Alter, das ist mega nice. Das ist krass. Ja. Vielen Dank dafür, dass ihr uns so zahlreich zuhört. Ich habe heute auch 1-2 Themen, die ich mit dir besprechen wollte. Ja, ich habe tatsächlich nur ein Thema, was mich auch wirklich aufgeregt hat, tatsächlich. Ja, wie ich uns beiden Fachexperten kenne, haben wir wieder ein und dasselbe Thema. Wahrscheinlich. Geht's um eine polnische Firma? Oh, das ist so schlimm mit uns beiden. Das gibt's doch gar nicht. Ja, warum beschäftigst du dich denn immer mit den Sachen, mit denen ich mich auch beschäftige? Jetzt könnte man echt meinen, wir gehen vorbereitet in den Podcast. Ich schwöre euch wirklich, das machen wir nicht. Ne? Wir gehen da wirklich random rein. So. Bevor wir dazu kommen, erst was Erfreuliches. Ich habe jetzt gerade mein Video rausgehauen. Das ist die LKW-Abholung bei Mercedes, bei der Daimler Truck AG. Ich habe es noch nicht gesehen. Wann kannst du auch nicht, weil ich habe es vor 2 Minuten erst rausgehauen. Ah, okay, alles klar. Und ich bin vor 2 Minuten erst rein tatsächlich, ja. Genau. Okay. Mhm. Genau, aber ich habe dir ja schon gespoilert, was kommt. Ja. Aber das müssen die Leute dann, die müssen reingucken. Ja, ich durfte reinschnuppern, es lohnt sich. Leute, guckt da rein. Es ist sehr, sehr, sehr lieb und nett gewesen, was die von Mercedes da. Man muss auch noch dazu sagen, ja, dass ich dort drehen durfte und dass die Mitarbeiter in Word gesagt haben: Ja, wir haben kein Problem damit, wenn wir vor der Kamera sind. Es ist vielleicht für den einen oder anderen wieder selbstverständlich, wenn man so Reportagen im Fernsehen und blablabla sieht. Aber so als YouTuber ist das schon sehr geil, wenn die sagen: Ja, wir fragen mal alle und ja, es ist okay. Du kannst mit der Kamera durch die Büroräume laufen und sowas sozusagen. Das macht mich schon sehr stolz. Und da muss man allein deswegen schon einen Daumen nach oben machen. Weil es ist nicht selbstverständlich, Leute. Nein, ist es wirklich nicht. Leute, die nicht viel mit vor der Kamera zu tun haben, die sehen so eine Kamera immer als Waffe. Weißt du? Ja, ist halt wirklich so. Das du kommst mir ein Ding an, dann so, oh. Ja, so. Aber haben alle Facebook. Ja. Mit Profilbild. Facebook mit Echtnamen und Profilbild. Ja. Ich finde das auch immer witzig, so was den Datenschutz angeht. Ich glaube, das liegt aber daran, weil die meisten gar nicht so wirklich richtig informiert sind. Ne? So, die beschweren sich auch zum Beispiel auch über irgendwelche Daten. Nein, ich gebe hier keine Daten preis. Ja, bezahlen aber dann mit ihrer App. Also wie heißt es, Payback zum Beispiel, die Lidl Plus App und wie sie alle heißen. Das, was glaubt ihr, warum ihr die Vergünstigung bekommt? Das ist, weil ihr eure Daten verkauft. So, das, alles Daten tragen. Ja, ja, na klar. Genau, was ihr kauft, zu welchen Wochentagen, wie hoch euer Einkauf ist und welche Lebensmittel und so. Die machen das ja nicht aus Spaß. Nein, nein, nein. Da werden richtige Statistiken erstellt. Junge, das ist Wahnsinn, was da auch für eine Arbeit hintersteht. Das muss man auch mal sagen. So, ne? Na klar macht das die Wirtschaft am Ende für den Endverbraucher tatsächlich ein Stück weit besser, weil die Hersteller praktisch darauf eingehen können, welche Bedürfnisse die Kunden im Schnitt so haben. Ne? Und auf der anderen Seite kostet es aber halt eure Daten. So. Und das muss man sich halt immer vor Augen führen. Ne? So. Genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir tatsächlich bei Payback-Karte habe ich auch, die gilt allerdings nicht mehr bei allen Läden und so. Und habe mir da auch tatsächlich so ein, klingt jetzt ganz lapidar, so ein Essensbesteck als Prämie ausgesucht gehabt von einem namhaften Hersteller und mega geil. Mhm. Hat mich nichts gekostet und das, die dann wissen, was ich zu Essen einkaufe, ist mir persönlich egal. Ja, das ist mir auch egal, ja. Das, also ich nutze die Apps tatsächlich nicht, weil ich ständig mein scheiß Passwort vergesse. Deswegen nutze ich die nicht. Das ist der einzige Grund. Hey, du brauchst doch bei so einer Payback-Karte kein Passwort. Ja doch, wenn ich habe ja keine Karte, ich habe die digital auf dem Handy. So. Ach so. Und genau, und ich mache normalerweise alles mit meinem Fingerabdruck, aber die Payback-App funktioniert bei mir nicht mit Fingerabdruck, die will immer ein Passwort haben und da bin ich raus. Dann stehe ich da an der Kasse und ich denke, nee, komm, scheiß drauf, Alter. Das. Für was man heutzutage alles Passwort braucht und alles ist, leider Gottes muss es sein, 2-Phasen-Authentifizierungskram, das kannst du dir alles gar nicht merken. Gut, es gibt diese Passwort- Merker-Dinger, die man aufs Handy machen kann, dass du quasi ein Passwort hast für dieses Passwort-Merk-Ding, kannst dann da gucken, aber dafür bin ich zu faul. Ja, ja, ich auch. Also am PC benutze ich das, diesen Passwort-Manager, aber nicht auf dem Handy. Weil wie gesagt, die meisten funktionieren halt mit Fingerabdruck, ne? Das, ja. Bei mir mit Gesicht. Ja, nee, da habe ich immer, nicht immer, das ist ja auch gelogen, da habe ich schon schlechte Erfahrungen mitgemacht mit Gesicht, ne? Jetzt nicht wirklich schlecht, aber so, dann wird dir mal vor Augen gehalten, wie schnell sowas geht, ne? Dir nimmt einer, das war in dem Fall, war das ein Freund von mir, alles gut, der hat das nur demonstriert, aber der hat mir mein Handy kurzerhand aus der Hand gerissen, mir kurz ins Gesicht gehalten und ist weggegangen. Ich denke, alles klar. Ja. Okay. Ja. Und danach wirst du verprügelt, weil sonst dein Gesicht anschwillt und dann erkennt das Gesicht. Genau, nicht du wirst mehr. Grundsätzlich danach verprügelt, ja. Apropos verprügeln, es ist im Moment ganz kurz bevor wir auf die. Das kommt ja jetzt Eselsbrücke gebaut. Mhm. Ich habe so das Gefühl, so die. Es ist ja jetzt, glaube ich, auch ein 10-jähriges Mädchen umgebracht worden. Oh ja, das habe ich auch mitgekriegt, ja. Was ist denn eigentlich los? Ja, und ein 11-jähriger tatverdächtig, ne? So, es ist unfassbar. Ist das jetzt ein neuer Trend oder was? Oder? Also ich habe jetzt bei Twitter da gesehen, da hat einer gesagt, hier macht da nicht so eine Hetze, bla bla hin und her und je nach Herkunft von dem Tätern und die und bei anderen Sachen und bla bla, laut Statistik sind die Gewaltverbrechen alle wohl noch gleich oder so. Mhm. Aber mir kommt es einfach so überhäuft vor und es macht im Moment einfach keinen Spaß mehr, da reinzugucken, weil, also allein wo unsere Politik mit der Heizung hin möchte, ich weiß gar nicht, wir haben Wärmepumpe, glaube ich, ne? Das, Wärmepumpe, ja. Ja. Kein Problem. Also wenn ich jetzt dran denke, meine Schwester hat sich erst eine neue Heizung einbauen lassen, vor 3 Jahren oder so. Kostenpunkt im 5. So eine kombinierte Heizung, Pellets und Holz und Gas und keine Ahnung, was die alles verbrennen kann. So, also schon technisch auf dem neuesten Stand. Ja. Und ich sag ja, da waren die ja mit Einbau alles drum und dran, auch im 5-stelligen Bereich. Und jetzt kommt die Bundesregierung an und hat dann so eine Pläne wie: ihr dürftet jetzt nicht mehr, ihr müsst jetzt alle eine Wärmepumpe haben. So. Das lässt sich natürlich nicht umsetzen, auf gar keinen Fall, wie auch. Also ich glaube, dann sind wir wirklich kurz vor einem Bürgerkrieg. Also das kann ich glaube, es muss auch wirklich mal rappeln jetzt langsam. Also das kann man jetzt sicher nicht mehr angucken. Und da komme ich gerade noch mal ganz kurz darauf zurück. Die Aussage von Annalena Baerbock, hat mir das in den letzten Podcast besprochen oder kam das dazwischen? Nee, ich glaube, das kam dazwischen, ja. Oh, Leute, wenn ihr das mit... Also, sie hat ja gesagt, ich müsste es jetzt genau raus, ich versuche es einfach wiederzugeben, also eine Aussage getroffen, wo ich, als mir das zugeschickt wurde, von einem Mitarbeiter von Volvo tatsächlich, der hatte mir das geschickt. Mhm. Und der hatte gesagt, weißt du mehr als wir? So. Und ich so, wenn ihr vom Volvo das nicht wisst, warum soll ich das wissen? So, weil sie gesagt hat in ihrer Rede, dass, und zwar geht es da um diese Mauterhöhung. Ja. Genau. Und der vom Deutschlandfunk in dem Radiointerview hat sie gefragt, oder auch gesagt, dass die Mehrkosten durch diese Mauterhöhung ja auf den Endverbraucher, auf die Preiserhöhung der Produkte sich auswirkt und der Endverbraucher dann wieder schlussendlich mehr für seine Ware bezahlen muss. Ja. Und sie sagte, ich versuche es zu zitieren, sie denkt nicht, dass das so kommt, dass viele Speditionen werden die Mehrkosten nicht weitergeben, weil sie dadurch einen Wettbewerbsvorteil haben. So, und den Satz erklärst du mir jetzt. Den kannst du nicht erklären. Den kannst du wirklich nicht erklären. Natürlich müssen die Speditionen, die sie eh schon am Rande des Machbaren laufen, müssen die Preise natürlich weitergeben. Das geht gar nicht anders. Was glaubt die denn, was eine Spedition verdient? Ich meine, wir sehen es ja an den Fahrern. Viele Spediteure würden ja tatsächlich ihre Fahrer besser bezahlen, aber wir brauchen über die Margen jetzt nicht reden, glaube ich, oder? Der Satz macht ja gar keinen Sinn. Nee. Also wenn du den Satz siehst, also sie haben mehr Kosten, die geben sie nicht weiter, also sie machen weniger Einnahmen und haben dann einen Vorteil anderen gegenüber, die mehr Einnahmen haben, weil sie die Kosten weitergeben. Ja. Was macht das für einen Sinn? Überhaupt keinen. Da merkst du, dass die sich mit dem Thema, glaube ich, gar nicht beschäftigen. Oder sich schon beschäftigt haben, aber mit Absicht so ein Bullshit reden, in der Hoffnung, dass es keiner mitkriegt. So. Also wir hatten erst den Habeck, der gesagt hat, sie sind nicht insolvent, sie hören erstmal auf zu arbeiten. Mhm. Und die anderen in der Baerbox, du hast mehr Kosten, gibst die aber nicht weiter und hast dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Ich stell dir mal vor, die zeugen Kinder, die beiden. Was kommt denn da lustig für Spinnereien dann raus? Keine Ahnung. Es ging ja noch weiter. Geben die nicht weiter? Was hat sie denn noch gesagt? Da war noch irgendwas. Also diese Aussage allein. Ach so, genau. Ja, und das ist die beste Aussage. Sie sagte, Entschuldigung, ich musste gerade mal ganz kurz in meinem Kopf nachdenken, wie das genau war. Sie sagte, dass die meisten aus den Speditionsgewerben, also die meisten Speditionen ja schon auf erneuerbare Antrieb umgestellt hätten. Das wäre mir neu. Ja, das hat der von Volvo mir auch gesagt. Weißt du mehr? Ich sage, ihr seid doch der Hersteller. Ja. Und ich habe bei Mercedes auch mit jemandem drüber gesprochen und der hat mir den Kopf geschüttelt. Also, weil ich gesagt habe, bevor ich jetzt mal irgendwann im Internet was Falsches sage, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jetzt die elektrifizierte LKWs in Massen durch die Gegend fahren haben und auch wasserstoffbetriebene LKWs. Mhm. Und da sagt er, nee, Wasserstoff ist ja noch in der Entwicklung. Ja. Und Elektro, wenn überhaupt, Nahverkehr, aber auch nicht, weil wir die Ladeinfrastruktur noch gar nicht aufgebaut haben. Ja, ja. Aber Frau Baerbock setzt sich in Deutschlandfunk hin und sagt, dass die in der Spedition, und zwar meinte sie überproportional, hätten die Spediteure schon umgestellt. Ja, das ist völliger Bullshit. Also natürlich arbeiten die Spediteure genauso wie die Hersteller an der Umsetzung, ja. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das schon so betrieben wird. Das funktioniert gar nicht. Ne? Nein, sie sagte, also, sie fahren aber. Und als es mir jetzt geschickt wurde, habe ich gedacht, dann habe ich jetzt keine Ahnung mehr von meinem Job. Das ist wahrscheinlich, weil die vereinzelt fahren ja welche rum, ne? Also, aber das ist ja sehr selten. Was denn? Aber doch nicht im Dauerbetrieb haben wir doch nicht. Genau, nicht, dass ich wüsste, ja. Ja, aber sie hat das mal so behauptet im Deutschlandfunk. Das ist einfach entsprechend. Also, weißt du, was mich daran stört? Das ist doch eine Politikerin. Ja, ja. Und die ist unsere Außenministerin. Und wenn jetzt einer so wie wir jetzt in dem Podcast irgendwas raushauen oder das, ohne das zweimal, dreimal geprüft zu haben, so einfach im Redefluss, dann ist das noch eine Sache. Aber wenn jetzt eine Politikerin, eine antierende Außenministerin bei uns, einfach so in einem Radiointerview das so raushaut und es ist überhaupt nicht haltbar, es entspricht nicht der Wahrheit, dann frage ich mich doch, beherrscht sie doch ihren Job nicht vernünftig? Nee, da kann man sich doch wenigstens hinstellen und sagen, das weiß ich nicht genau, ich kann das aber gerne mal nachprüfen. So, das wäre eine ehrliche Antwort. Warum die diese Aussagen beantwortet? Was hat sie denn damit? Sie wird doch sagen müssen, ich bin Außenministerin, aber ich bin doch nicht für die Verkehrsinfrastruktur da. Ja, genau. Frag doch mal einen Verkehrsminister oder so. Ja, aber das muss der Verkehrsminister beantworten. Aber sie haut einfach irgend so einen Schwachsinn raus. Und ich denke mir, das ist unsere Creme de la Creme unserer Politik. Wir haben schon so richtig gute Politiker am Start. Ne? Also kompetent. Traurig. Und Genau, und da fängt es ja dann auch mit Euro, mit der neuen Abgasnorm, die kommen soll. Ja, da habe ich auch schon am Rande von gehört. Klär mich mal bitte auf, ob ich da richtig informiert bin. Ja, eine Abgasnorm weiter on top drauf. Ja. Und ich versuche das jetzt mal zu erklären. Und zwar hatte ich das damals schon, als ich im Forschungszentrum in Södertälje bei Scania war. Mhm. Da hatte ich schon mal so ein Diagramm, wurde mir gezeigt an der Wand von so einem Entwickler, mit den Abgasnormen. Mhm. Und die Weiterentwicklung von den ersten Abgasnormen bis 4 und 5, da hat man dann also solche großen Blöcke, was das dann wirklich an Erfolg gebracht hat, die Abgase gemildert wurden. Also wirklich solche, ich sag mal, der Abstand von der Entwicklung war jetzt, keine Ahnung, 10 Zentimeter, so ein Block, so ein farblicher Block, der dann an Emissionen eingespart wurde von Euronorm, sag ich mal, 5 auf 6. Mhm. Oder von 3 auf 4, sowas. Und wir sind jetzt ja mittlerweile, wir sind bei 6, ne? Ja, wir sind bei 6, genau. Wir sind bei 6, so. Und der hatte mir auch gezeigt, dass selbst wenn sie 7 entwickelt würden, also im Video siehst du das, dann halte ich jetzt so, das sind vielleicht so 2 Zentimeter, die daraus noch rausgekitzelt werden könnten am reiner Grad, der Unterschied zwischen 6 und 7 ausmacht, weil der Verbrennermotor technologisch an dem Maximum der Entwicklungstechnologie angekommen ist, laut aktueller technologischer Stand, den wir im Jahr 2023 haben oder auch 2022 schon hatten. Das bedeutet, die Erforschung von 6 auf 7 kostet Millionen, Milliarden, aber bringt nichts, um das mal im Volksmund also nicht viel, also es kostet einfach nur mega viel Geld, aber die Effizienz, die dabei rauskommt, ist sowas von gering, dass man es gar nicht braucht. Ja, was ich gehört habe, ist, ich weiß nicht, ob das wieder so ein Schwobler-Gesabbel war oder nicht, dass der Reifenabrieb jetzt mit in die Normen mit einfließt. Ja. Ist das so? Ja, okay. Deswegen hat bei Mercedes, glaube ich, der eine SUV tatsächlich in Umweltzonen Einfahrverbot, auch wenn es ein E-Auto ist, weil der so schwer ist und durch den Reifenabrieb CO2 oder was es da ist, dieser Abrieb da ja mit reinfährt und dann kann selbst dieses E-Auto SUV da nicht reinfahren. Also, wie sieht dann die Zukunft aus? Holzräder? Ja, also... ich weiß es nicht. Die sind so, es fehlen einem wirklich die Worte. Man muss ja kein Experte sein. Aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, und ich habe nun mit einigen Experten schon mal gesprochen, und die haben es mir halt gesagt, auch bei Mercedes, der hat gesagt, die Entwicklung auf Euro 7, wenn wir da noch das letzte beim Ottomotor, beziehungsweise beim Dieselmotor rauskitzeln wollen, um noch ein bisschen Schaden an der Umwelt zu mindern, das ist aber wirklich sehr wenig, was da noch machbar ist. Aber die Entwicklung allein verbrennt Millionen an Euro. Ja, safe, na klar. Und es bringt wirklich so gut wie nichts. Und dann ist noch der Punkt, dann sagte er, er war vor kurzem im Ausland, ich glaube, er war in Tunesien oder so. Mhm. Und er hat gesagt, weißt du, was da rumfährt und was da aus dem Auspuff rauskommt? Und dann stell dir mal Indien vor und so weiter und China und was weiß ich, andere, Amerika. Und wir, kleines Europa, selbst wenn wir das hinbekommen würden, Europa, klimaneutral, wir reden ja davon Jahrzehnte, bis das soweit ist, aber wenn wir es dann loopmäßig noch weiter runterbrechen, das kleine Deutschland, was dann irgendwann klimaneutral ist, juckt aber nicht viel, weil alles drumherum und die immer noch weiter so viel verbraucht und du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass den Weg Russland, China, Nordkorea geht, Indien, glaubst du, die fangen jetzt an, hier Photovoltaik überall einzubauen und bla bla bla? Glaub ich nicht. Nee, das, wie gesagt, naja, gut, umstellen müssen sie so oder so, weil die die fossilen Energieträger so oder so irgendwann zur Neige gehen. Aber was die Klimabilanzen angeht, ist Deutschland wirklich einer der Schlusslichter in Europa, ne? Das ist halt leider so. Die werten ja noch, glaube ich, den Klimafußabdruck noch zum Beispiel aus den Kriegen. Das zählt da wohl noch mit rein und da sind wir dann on top mit oben dabei. Ja, ja. Aus Vergangenheit, soweit ich es aus meinem Gedächtnis noch habe. Aber der Punkt ist ja, wie stark kannst du das eigene Volk finanziell belasten mit einer Klimawende, die du da eingehst? Sagen wir mal so, also ich kann die Grünen seitdem nicht mehr ernst nehmen, wenn wir bei uns hier kein Gasfracking machen, was ja mittlerweile schon modernere Fracking-Systeme gibt, die dann nicht mehr so umweltschädlich sind. Mhm. Wir sagen, okay, wir machen das nicht der Umwelt zuliebe, aber kaufen dreifach oder vierfach erhöhtes Fracking-Gas aus Amerika ein. Also die dürfen das dann machen, die haben wahrscheinlich eine andere Erde, wo die drauf leben. Und da fällt mir, und wir bezahlen halt einfach das Dreifache, was wir bezahlen müssten. Einfach, weil das wer anders jetzt frackt, nicht wir. Mhm. Und da muss ich denen ganz ehrlich sagen, da fehlt mir jegliches Verständnis. Weil allein unsere Strompreise sind ja jetzt schon, was liegen die bei? 35 Euro Cent bis 40 Euro Cent, glaube ich. Ja, 42 Cent. Kilowattstunde, ne? Ja, genau. Okay, sehr schön. In Finnland kostet, glaube ich, 8 Cent. Ja, und Finnland hat aber, war das Finnland? Hat aber, glaube ich, ja, einen Riesenanteil erneuerbar, ne? Also, ja, die haben zum Beispiel auch Wasserkraft, Energie und so. Ja, hier so die Thermiekraftwerke oder wie heißen die Dinger? Ja, auch. Gut, können wir hier natürlich nicht benutzen, wir haben so wenig Vulkane. So. Nein, also, aber wir hätten ja auch mal die Atomkraft anlassen können, die schalten wir jetzt natürlich auch ab. Ja, ja. Es gibt ja, ich verfolge ja ganz, ganz heiß und innig einen Kanal, der nennt sich Breaking Lab, ne? Dieser kleine junge Scheißer, der hat das einfach drauf. Und, der arbeitet auch teilweise mit ZDF und ARD zusammen und all so ein Quatsch. Und der macht halt viele Wissenschaftsvideos. Und der hat tatsächlich, was heißt rausgefunden, ist ja auch blöd, er hat berichtet darüber, dass die Atomkraft auch deutlich umweltschonender gemacht werden kann. Wie das Ganze jetzt funktioniert, ich bin kein Physiker. Die neuesten Atommeiler. Atommeiler zum Beispiel. Sind wohl auch modular aufbaubar, die sind nicht groß und die kannst du aneinander ketten, wie du sie brauchst und die Bauzeiten sind viel geringer und die Strahlung hat wohl eine deutlich geringere Halbwertszeit. Genau, wenn die jetzt neu gebaut werden, neuester Technologiestand, sind die top. Ja, genau, richtig. Und dann noch Habeck seine Aussage, weil in der Ukraine die Atommeiler bleiben ja bestehen. Da war ja eine Frage eines Journalisten, weil wir ja abschalten, die dürfen. Und dann sagte er, ja, weil die sind ja schon gebaut. Ja, also deren Atommeiler sind ja schon gebaut. Deswegen bleiben die am Netz. Unsere sind übrigens auch schon gebaut. Ja, ja, ja. Aber die schalten wir ab. Die schalten wir ab, genau. Und also ich denke, dass die Atomkraft bis zur, ich sag jetzt mal, wirklichen Energiewende, viele sagen ja, wir sind mittendrin, das glaube ich auch, dass die Atomkraft uns trotzdem in dem Fall weiterhelfen wird. Besser als Kohle und Erdgas, viel besser. Ja, aber andere Länder bauen jetzt Atommeiler. Ja, ja, deswegen ja. Guck dir das doch alleine in Frankreich an. So, die lachen sich doch tot über uns, oder? Bestimmt. Die schütteln diesen deutschen Alleingang alle mit dem Kopf. Ja. Und was mich an der ganzen Sache stört, ist, dass wir durch diesen Alleingang uns so belasten. Ich meine, alles ist so teuer geworden. Mhm. Und gerade dann auch ihr von der Polizeigewerkschaft zum Beispiel mit Nancy Faeser mit der inneren Sicherheit. Mhm. Sie reagiert da gar nicht drauf. Und der Polizeigewerkschafter, der ja gesagt hat, er sieht eine Gefahr für die innere Sicherheit, für die Stabilität, weil wir halt an unserer Kapazitätsgrenze gerade mit Migranten angekommen sind und man müsse das irgendwann auch mal einsehen. Ja. Und sie ist einfach nicht akzeptiert. Und allein dieses, also ich finde, es ist ein gefährliches Zwischenspiel. Dieses Migrations- und Integrationsproblem, was wir haben, dann jetzt diese Energiewende, den Krieg in der Ukraine und hin und her. Und ich glaube, dass das einfach irgendwann jetzt zu viel ist für das Land Deutschland. Ja. Weil wir müssten uns ja nicht so dolle, jetzt habe ich gerade eine WhatsApp gekriegt, Entschuldigung. Wir müssten uns ja nicht so dolle belasten, indem wir das mit dem Strom und allen Kram hinbekommen würden. Mhm. Und ich weiß nicht, was dieses Spielchen soll und wo da die Reise hingehen soll. Macht mir ein bisschen Sorgen. Macht mir wirklich Sorgen. Ja, das weiß ich auch nicht, wo da die Reise hingeht. So, ich hoffe nur, am Ende war alles richtig. Das hoffe ich. Also, und das kannst du nicht absehen, ne? Egal wie rum du es machst, absehen kannst du es nicht, ne? Ich weiß nicht, wenn alle auf der ganzen Welt sagen, okay, ja, wir müssen was machen, aber so radikal, wie wir das machen, als kleines Land, weil das Problem ist, unsere Industrie wandert ab. Ja. Und irgendwie, das sagen ja selbst Experten, weil den Strompreis, die sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Die wandern ins Ausland ab. Mhm. Guck mal, was Amerika gemacht hat. Die haben ja gesagt, wenn die E-Autos, wenn du als ausländischer Konzern in Amerika dein E-Auto, sagen wir mal BMW, möchte und auf die betrifft es ja, wenn die ihr E-Auto in Amerika verkaufen möchten, müssen sie die Waren in Amerika produziert haben. Stimmt, da war was, ja, genau. Mhm. Sonst darfst du nicht verkaufen. Ja. Bei uns, bei den meisten Herstellern ist es so, das kommt überall aus allen Ländern, kommen die Ware, es wird in Deutschland dann zusammengeklöppelt und dann ist es dann made in Germany und dann kannst du es verkaufen. So. Mhm. Jetzt hat BMW damit aufgrund dessen ein Werk, bauen die gerade in Amerika, weil sie sonst ihre E-Autos dort nicht verkaufen Stimmt, können. Das habe ich auch gehört, ja. Ja, ja. Das, so. Ja, ja. Das sind Arbeitsplätze, die hier weggehen und da hinten entstehen. Ja, auch ein super mit Plan. Mit der super radikalen Weg, den wir hier fahren. Und wenn jetzt die Lkw-Maut jetzt auch noch kommt, und von dieser Erhöhung, diese 80% gehen ja zur Bahn, das ist meinetwegen auch in Ordnung. Aber also, das müssen wir auch nochmal richtig stellen. Und zwar nicht 80% der gesamten Maut, sondern 80% der Erhöhung. Das ist ganz wichtig. Weil ich habe schon viele gehört, Erhöhung, die gesagt haben, so, dann wird ja gar nichts mehr in die Straßen investiert. Gut, war ja vorher schon auch schon nicht so, aber die Erhöhung, 80% der Erhöhung. Entschuldigung, dass ich dich da unterbrochen habe. Ja, ist richtig. Ich hatte bei TikTok so ein Video gesehen, da hat das einer so rein, und dann habe ich die Kommentare durchgeguckt und niemandem fällt das auf, aber gut. Es ist von der Erhöhung, 80% gehen dann in die Bahn. Ja. Und 20% dieser Erhöhung fließt dann weiter in den Straßenverkehr. Aber dennoch wird alles teurer werden. Und da sind wir auch an dem Punkt, dass für Fahrerlöhne dann auch nichts mehr bleibt, weil dann gerade Spediteure, die Langzeitverträge haben mit Kunden, wo eine flexible Mautpreisanpassung nicht integriert ist. Das gibt es nämlich. Es gibt Spediteure, die haben mit dem Kunden, sagen wir mal, 5-Jahres-Vertrag. Mhm, genau. Und in diesem 5-Jahres-Vertrag ist jetzt die Maut mit, keine Ahnung, weiß nicht wie viel Cent, veranschlagt. Wenn jetzt dadurch die Maut aber, keine Ahnung, 30 Cent teurer wird, nur mal angenommen, dann bleibt der Spediteur auf diese 30 Cent pro Kilometer sitzen. Ja. Wenn man das auf eine große Flotte und aufs Jahr rausrechnet, geht der ein oder andere Unternehmer damit den Bach runter, wenn der Kunde sich nicht darauf einlässt, den erhöhten Mehrpreis der Maut zu zahlen. Ja. Und ich frage mich, was man dieser Branche noch alles antun möchte. Jetzt, also ich bin wirklich skeptisch, gerade wegen Verbraucherpreisen, was da jetzt noch auf uns zukommt, dann wird nächstes Jahr noch alles teurer. Ja. Der Strom wird noch teurer. Die Lieferkosten werden noch teurer. Da frage ich mich, wie soll man das alles noch bezahlen können? Ja, das, also da braucht sich auch keiner irgendwas schönreden, weil die Preise werden weitergegeben. Da könnt ihr euch zu 1000% drauf verlassen. Ja. Das ist so. Ja, unternehmerisch wärst du ja blöd, wenn du es nicht machst. Ja, ja. Ne? Du wärst, glaube ich, nur ein bisschen blöd, wenn du so eine Aussage triffst, dass die es nicht weitergeben. Ja, ja, gut. Das, ich habe das gesagt. Ich will auch Politiker werden. Ich sag's dir. Ich will auch Politiker werden. Du kannst ja sagen, was du willst, das ist ja total geil. Und früher war ich halt immer der Meinung, das sind hochgebildete Menschen, die in ihrem Leben viel erreicht haben und dann sich den Status Politiker erkämpft haben. Aber wenn man dann guckt, was da oben ist, was die alles so erreicht haben und dann Politiker werden und dann 10.000 im Monat verdienen plus Zuschläge und was weiß ich was alles noch. Mhm. Ja, da haben wir so einiges falsch gemacht, würde ich sagen. Ich frage mich so oder so, wie Deutschland das macht. Also, weil wenn du das in anderen Ländern, egal welches Land du da nimmst als Beispiel, da sitzen in der Politik immer Leute, die von der Materie Ahnung haben. Also, sprich, da hat ein Gesundheitsminister, hat einen Doktortitel in der Tasche und hat wahrscheinlich 20 Jahre vorher im Krankenhaus operiert. Oder, weißt du, wie ich meine? Das haben wir in Deutschland, glaube ich, in keiner einzigen politischen Besetzung. Lauterbach kommt, glaube ich, aus der Medizin, ne? Das weiß ich nicht. Kreischen. Ja, ja. Also, unser Verteidigungsminister hat wenigstens mal Wehrpflicht abgeleistet mittlerweile. Unser neuer Pistorius ist gut. Okay. Der ist wenigstens gut, aber da sind wir ja tatsächlich geschichtlich gesehen, historisch gesehen, sind wir ja da einsame Spitze. Wir haben, ich glaube, sämtliche Verteidigungsminister, leg mich nicht fest auf die 50er Jahre, also nach dem Zweiten Weltkrieg, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber zurückgerechnet von heute, außer Pistorius, hatten alle Verteidigungsminister nicht mal gedient. Ja. Also sind wir einsame Spitze. Das ist doch eigentlich Irrsinn, oder? Es schließt sich mir nicht. Aber naja, gut, so tief bin ich in der politischen Materie auch nicht drin. Aber ich finde es halt merkwürdig, dass Wie gesagt, egal in welchem Land man guckt, da ist der Verteidigungsminister wenigstens mal irgendwie ein General gewesen oder so. Wenigstens ist gut, aber ihr wisst, was ich meine. So. Oder der Normal. Gesundheitsminister, der hat vorher schon jahrelang, jahrzehntelang mit Militär zu tun gehabt. Und die Das ist einer der Sch Familienminister waren teilweise Lehrer und all sowas. Also, ich check's nicht. Also, das geht mir wirklich nicht in die Birne. Du kannst ja in die Politik gehen, wenn du dir als Ziel setzt, ich werde jetzt Verteidigungsminister und dich fragt einer, was hast du vorher gemacht, kannst du sagen, wieso, ist doch egal. Das, ne? Scheiß doch drauf, ob ich Klempner war. So, also, ich verstehe es nicht. Nee, ich verstehe es auch nicht, gerade weil das ja leitende Funktionen sind. Gut, natürlich haben die einen Beraterstab und das Genau. nicht wenige, aber trotzdem muss ich ja die Kernkompetenz mitbringen, wenn ich so eine Aufgabe mache und die meisten haben das halt nicht. Und um das Politische abzuschließen, finde ich am schlimmsten, und das fehlt mir wirklich, es fehlt mir ein Bundeskanzler, von dem ich mal was höre. Und ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Bundeskanzler. Helmut Schmidt. Ja, ich meine, ich kann mich erinnern, jemals ein Bundeskanzler, ja, der war super, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Bundeskanzler gehabt zu haben, von dem ich so wenig höre. Also wir hatten lange eine Kanzlerin, aber die hat ja wenigstens ihren Mund aufgemacht. Ja, das stimmt, ja. Und jetzt will ich auch mal was sagen. Die haben ja immer alle über die Merkel geschimpft, ne? Aber so scheiße war die im Endeffekt gar nicht. So, aber gut, das ist nur meine Ansicht. Das muss niemand teilen, so. Aber, Also bei der Bankenkrise zum Beispiel haben wir in Deutschland kaum was von gemerkt. Hat sie gut gemacht. Und als ja, die genau. erste Migranten, als es zu viel wurde, ist sie extra zu Erdogan runter und hat da ein bisschen, ich sag mal, sinnbildlich den Oberschenkel gestreicht, dass er da ein bisschen Einhalt geboten hat, dass alles rüberfliegt. Aber aktuell, das Problem ist halt, bei jeglicher problematischen Debatte hört man von Herrn Scholz gar Nee, nichts. Einfach gar nichts. das ist selbst mir aufgefallen, ja. Das ist so, ne? Du hörst halt nichts. So, Und das ist halt unser Bundeskanzler. Und ich erwarte von dem, dass der halt mal, keine Ahnung, und wenn er eine Bundeskanzleransprache abends macht oder so und einen beruhigt und sagt, hey, wir gehen das jetzt an, die Probleme, wir kümmern uns drum, wir wissen, da läuft verschiedene. Aber er sagt ja null, er kann nur grinsen, das geht mir auf den Sack. Hat nicht Ja, das geht mir unsere auf den Sack. Altkanzlerin, hat die nicht sogar regelmäßig einen Podcast gemacht? War so, ne? Das Ja, tatsächlich. macht Scholz Ja. das auch? Da müsste er reden in dem Podcast, Ach ja, finde ich. scheiße. Aber wenn wir jetzt gerade zu problematischen Sachen kommen, tatsächlich wolltest du diese polnische Spedition da ansprechen. Ja, genau. Was ich da mitgehe, ich dachte zuerst, das wäre irgendwie so ein Fake oder so, ne? Das gibt's doch nicht. So, dass da, also Freunde, es geht darum, dass eine polnische Spedition, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, aber die Ich werden weiß die halt, A nicht und könnte sie, glaube ich, auch nicht aussprechen. ich konnte es in den Nachrichten sehen, wer es ist. Also, Ach so. Da darf, wenn man das sehen kann, kann es auch aussprechen. ich kann, nee, kann ich nicht. Das ist ja ein Ach so. polnischer Name. Ach so, meinst du, dass du Ja, kannst es nicht genau. aussprechen? Ach so. Okay, ich habe verstanden. Du brauchst dich nicht auszusprechen. Okay, So, verstehe. ich weiß jetzt nicht, warum die gerade alle dastehen, ob die sich dahin verabredet haben, das weiß ich nicht. Das müsste man vielleicht nochmal im Nachgang mal nachgucken. Aber auf jeden Fall haben die Arbeit niedergelegt, weil der Chef nicht bezahlt. Punkt. So, das ist der Grundsatz. Und anstatt die Leute zu bezahlen, damit die wieder weiterfahren, was macht diese Firma? Schickt da so eine paramilitärische Einheit mit einem Wahnsinn. Panzerwagen, mit einem Wahnsinn. Panzerwagen auf eine Ja. deutsche Autobahn, Ja. um dann diesen Streik und, das sage ich bewusst, gewaltsam zu beenden und die Autos Ja. wieder zu überführen. Es gibt noch zwei, drei andere Clips bei TikTok, habe ich die gefunden, Ja. wo diese einer von diesen Truppen da, diese soldatenähnlichen Truppen ins Fahrerhaus da reinspringt und den Schlüssel da rausziehen will und dann einer von den Fahrern hinterher springt und dann eine wüste Keilerei da im Fahrerhaus stattfindet. Also die sind da alle versammelt und haben sich da verkeilt mit den Fahrzeugen und wollen die LKWs nicht rausrücken. Denen fehlt halt der letzte Monatslohn, der kommt halt nicht. So habe ich es verstanden. Es geht um einen Monatslohn und zu Recht. Ich meine, wo Ja, sollen die Rücklagen her haben? absolut. Also ja, müssen ihre Familien ernähren. Ja. Und die haben gesagt, sie fahren halt nicht weiter, bis sie bezahlt werden. Und der Chef bezahlt aber nicht und hat wollte sollte dann sollten alle die LKWs nach Polen zurückbringen. Dann hätte er die wahrscheinlich rausgeschmissen und andere eingestellt. Ja. Und die haben halt gesagt, nö, wir rücken die LKWs erst dann raus, wenn wir unser Geld haben. Genau. Und dann kam halt dieser Panzerwagen Ein mit diesen Panzerwagen. Das, ja, also, das, Junge. Wirklich. Das. Also wirklich. Den kenne ich, diese Art vom Panzerwagen kenne ich vom SWAT-Team in Amerika. Da, ja, sieht man, genau, die manchmal. Richtig, ja. Und dann haben die auch so Schusswesten an, auf Polnisch steht was drauf, so in Militäruniform quasi, und rücken dann auf diesen Parkplatz an, und diese LKW-Fahrer haben mal zusammengehalten. Mhm. Die und da kamen ja ein paar, ja, Brecher. Ja. Da kam ja. Ne? Mhm. Und dann kam die deutsche Polizei, die dann quasi mit hier, mit Klettband, hätte ich was gesagt, hier mit Absperrband, die paramilitärischen polnischen Möchtegern-Soldaten auf so einer Rasenfläche dann eingeklebt haben, sozusagen, dass die sich da drin aufhalten mussten, und haben dann erstmal eine Beweisaufnahme gemacht und haben die da festgesetzt irgendwie so. Ja, teilweise sogar unter Einsatz von Pfefferspray, habe ich gehört. Also die, ja, Alter, haben sich, wo sind wir denn hier? Das ist, Junge, ich denke, das gibt's doch nicht. Also jetzt will ich mal ganz klar feststellen, die polnische Firma hat friedlich demonstriert sozusagen. Ja? Die haben nichts, ja, getan. Die haben da, ja, einfach nur gestanden. Ja. Ja. Ja. Und meiner Meinung nach zu Recht, ich stehe da komplett hinter. Ich stehe da komplett hinter. Und, was hast du sonst auch für eine Möglichkeit? Also die Möglichkeit wäre, du fährst mit deinem LKW wieder zurück, mhm, und dann schmeißt er dich raus und dann kannst du einen Rechtsstreit eingehen, bis du dein Geld bekommst. Und bis dahin, richtig, bist du dann insolvent. Richtig, genau. So, und wie gesagt, es geht da ja nicht um ein Gehalt, sondern um alle Gehälter der Fahrer. So wie ich das verstanden habe, alle Gehälter. Genau, die haben alle ihr Gehalt nicht bekommen, ja. Ich finde es, ja, Unding, ich find's ein Unding. Und dass die also mit diesem Panzerwagen einrücken, also wirklich... Ja. Also das ist wirklich... Anstatt die Kosten für den Panzerwagen mal zu sparen, ja, und das Personal dazu, vielleicht hätte ich da Söldner, erstmal die man Fahrer kann bezahlt. Das. Man muss sie ja schon Söldner nennen, ne? Ja. Also... Ja, ja. Das erinnert mich an Rieke damals. Oha. Spedition Rieke. Ja, ja, Rieke. Hab ich, gibt's ja nicht mehr, ne? Das, Nee, gibt's schon lange nicht mehr. Genau. War, im Gegensatz zu vielen Behauptungen, mit allen, ich kenne ein paar, die bei Rieke gearbeitet haben und sehr lange, ungefähr mindestens so lange wie ich bei Dutrans, also über 8 Jahre. Mhm. Und die waren super zufrieden bei Rieke. Rieke hatte sich ausgemacht, Rieke wurde richtig groß, die waren ja in Osterode am Harz, hier bei mir um die Ecke angesiedelt. Beste Deutsch. Und die hatten damals auch diese extrem Scania mit dem langen Fahrerhaus, dieses Spezial auf, der, mhm, hinten da so ein halbes Ehebett hinten drin hat und eine Sitzecke. Ja, ja. Davon hatten sie zwei. Dann hatten sie Scania Auber. Bitte? Der Scania Longline war das. Ja, genau, der Longline. Genau. Die hatten halt, Rieke hatte halt tatsächlich viel Geld und Tuning in die LKWs gesteckt. Und eines Tages, war es dann halt so, dass dann einer der Juniorchefs, meine ich, mit einem Geldkoffer irgendwo verhaftet wurde, weil die Firma war zahlungsunfähig und die Steuerfahndung ist da, glaube ich, eingerückt und hat den Laden zugemacht. Irgendwie so war das. Mhm. Nagelt mich bitte nicht genau auf das Detail fest. Auf jeden Fall war es so, dass diese Firma auch Asienverkehr gefahren hat. Also sie sind richtig weit gefahren. Ostblock, Asien, bla bla, Rieke war immer weit. Mhm. Und jetzt haben die ersten Fahrer dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, als sie ihre LKWs tanken wollten und die Tankkarte gesperrt war. Ja, stimmt, so war das, genau. Ich bin die ganze Zeit am Rattern, wie war das noch? Ja, genau. Zuerst ging das los mit den Tankkarten und danach die Mautgeräte, glaube ich. Genau, es ging dann gar nichts mehr. Und dann gab es auch Bilder, wo, keine Ahnung, 10, 15 Rieke hintereinander an irgendeiner Straße standen im Ausland, weil die nicht mehr weiterfahren konnten. Die hatten A, keinen Sprit mehr, die Fahrer haben kein Geld mehr bekommen. Und dann haben einige Fahrer dann halt Einzelteile der LKWs verkauft. Mhm, stimmt, ja. Reifen, Anbauteile, damit sie Geld bekommen. A, um ein Flugzeugticket nach Hause sich zu holen und, mhm, vielleicht noch ein bisschen Geld zu bekommen, weil tatsächlich sind die auf Montagmorgen alle noch rausgefahren, obwohl die Beteiligten der Firma schon wussten, dass nichts mehr geht. Dann haben sie noch versucht, irgendwie Geld verschwinden zu lassen, so meine ich mich erinnern zu können. Da wurde... sind ja auch ins Gefängnis gekommen. Mhm. Und die hatten nämlich auch Betrug gemacht mit Mietaufliegern. Die hatten ja Mietauflieger von Pema. Mhm, genau. Genau, und die hatten sie auch angegeben, um sie steuerlich irgendwie absetzen zu können und bla bla, obwohl die gar nicht existierten. Da war wohl auch einer bei der Firma, der da auch mit involviert war. War ein Riesenbetrugsding und da wurde der ganze Laden zugemacht. Mhm. Und diese Sache mit LKW behalten und... so wie das Rieke-Mitarbeiter damals gemacht haben, Ersatzteile von den LKWs zu verkaufen, das erinnert mich irgendwie ein bisschen daran. Weil tatsächlich, wenn ich überlege, wie ich in der Situation handeln würde, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwo 1000 Kilometer von zu Hause entfernt bin, ich habe kein Geld mehr, krieg kein Gehalt. Und ich finde dann welche, die sagen, hier, die zahlen mir 300 Euro pro Reifen. Ein paar Reifen habe ich ja. Ja. Würde ich tatsächlich, glaube ich, auch machen. Nimm dir die 12 weg. Genau. Gib mir die Kohle, nimm sie dir. Ja, genau. Wer braucht noch einen Fahrersitz? Motor? Ja. So, wenn du die Kohle zusammen hast, damit du wieder nach Hause kommst und was zu fressen hast, Schlüssel stecken lassen, Tschüssikowski, bis dann, Imanski, auch rein. Ja, ich weiß gar nicht, ob alle LKWs jemals wieder aufgefunden wurden. Ich weiß nicht, wie das dann das war. Das weiß ich auch nicht. Aber ansonsten gibt es auch eine ganz alte Reportage auf YouTube, als der Laden noch lief. Das ist schon uralt mit dem Disponenten da und so. War eigentlich mal ein gesundes Unternehmen, aber ist dann komplett kaputt gewirtschaftet worden. Oder beziehungsweise durch Betrug. Keine Ahnung, wie das genau war. Da kann ich jetzt nur Mutmaßungen anstellen. Ja. Ich find's verrückt. Wie geht denn das da jetzt mit den polnischen Fahrern weiter? Stehen die da jetzt weiterhin? Oder? Stand heute kann ich es dir nicht sagen, aber ich glaube, die stehen da noch. Ja. Da müssen wir da mal hin, mal was zu essen vorbeibringen. Oder? Nützt ja nichts. Ich weiß ja auch gar nicht, wo die stehen. Das ist ja das, was man mitbekommt an Informationen, ist ja alles. Also es gab dieses eine YouTube-Video, was ja überall viral ging. Das wurde mir ja auch von ganz vielen Stellen geschickt. Mhm. Mach doch da mal ein Video drüber. Und da musste ich leider sagen, aus YouTuber-Sicht zu spät, weil das Video hat eigentlich schon jeder gesehen und ich hätte nichts Neues erzählen können. Ja, ja. Und von daher, also hätte ich jetzt zum Beispiel Kontakt zu einem da, der Deutsch spricht und so, dann würde ich auf jeden Fall darüber was bringen, aber habe ich keinen Kontakt und ich könnte nur selber erzählen, wie die Berichterstattung da des Mediums, wo immer die auch da drüber berichtet haben. Mhm. War ja auch ein YouTube-Video, da brauche ich nicht auch noch ein Video machen, weil das wird dann eh nicht aufgerufen. Ja, ja. Aber von daher, ich finde es einfach nur, wenn du da siehst, wo ist da der politische Aufschrei? Das ist ja diese Sklaverei, wovon wir schon ewig sprechen, von den ausländischen Fahrern. Wo ist da der politische Aufschrei und wie egal ist es der Politik unter anderem, egal aus welchem Land man kommt als LKW-Fahrer, wie egal ist man denen da? Naja, also, sieht man ja. Es kommt aber noch ein Nachwuchs. Als ich bei der Abholung im Hotel war, waren auch ganz viele LKW-Fahrer, die sind da alle im Hotel Rio, super essen und das ist von Mercedes auch geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kriegst da Kost und Logis, also du kriegst Frühstück, wird von Mercedes bezahlt im Hotel, das Hotel, dann Vorspeise, Mittagessen, ein Dessert und zwei Getränke oder du lässt das Dessert weg und kannst dir dann drei Getränke nehmen. Mhm. Das ist halt alles Mercedes. Nice. Und das Essen ist ein Vier-Sterne-Hotel. Das Essen ist richtig geil. Ja, das glaube ich. Da war ein jüngeres Mädel, die war mit anderen, also da sind ja fast nur LKW-Fahrer, die da täglich, die liefern ja in Wörth über 300 LKWs pro Tag aus. Oh, wow. Pro Tag. Verrückt. Da wird geklotzt, Alter. Das ist ja Junge. Wahnsinn. Und da war ein junges Mädel, die ist 18 Jahre. Ich hatte mich mit ihr kurz draußen unterhalten am Hotel, mit meinem Kollegen, der auch mit da war. Die fängt bei Ratio Farm an, die Busker-Fahrer-Ausbildung. Und die hätte eigentlich Abitur machen wollen, oder hat sich aber dagegen entschieden, möchte LKW-Fahrerin werden. Und da habe ich zu ihr gesagt, naja, dann wenigstens beim Unternehmen, wo du halt einen Tarifvertrag dann hast. Und dann hat es sich ja, ich sag mal, in die richtige Richtung hingeschmissen dann. Der Werksverkehr, der wird ja auch noch gut bezahlt, ne? Ja, das, der wird dann noch gut. Dann bei Ratio Farm glaubt man ja nicht, dass die wenig verdienen. Nee, das glaube ich auch nicht. Dann hat sie das wenigstens richtig gemacht. Das hat sie wenigstens richtig gemacht, aber mutig, mit 18 Jahren jetzt in den Beruf einzusteigen, finde ich mutig. Ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, ich kann es im Moment keinem empfehlen, es sei denn, du kommst in einen gut bezahlten Werksverkehr. Aber das ist ja eher die Ausnahme, ne? Das ist die Ausnahme. Aber ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt anfängt, auf so viel Berufserfahrung später zurückblicken kann wie wir. Ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass du noch 20 Jahre im Beruf arbeiten kannst, weil dann gibt es uns so gut wie nicht mehr. Ja, genau. Da werden wir wegrationalisiert. Da ist das autonome Fahren dann fertig. Mhm. Die LKWs sind ja so gut wie, und die Gesetzeslage ist ja auch geschaffen worden, dass die fahren dürften. Ja, also die Technik ist da. Das, Technik ist da, die Gesetze sind da. aber das, ich hatte im Chat mal einen, der sagte, ja, 2025 wird das safe passieren. Und ich sage, im Leben nicht. Das Ah, das wird ist ein bisschen früh. 2000, ja. Die müssen sich alleine, die müssen sich alleine was überlegen bei den Baustellen, die wir haben, weil da wird ja auch Ja. manchmal die Spurerkennung nicht und da muss der, das muss ja irgendwie auch funktionieren. Wie die das dann machen wollen, weiß ich auch nicht. Und ich hoffe, die übernehmen die KI nicht vom Hamburger Stadtverkehr. Das, dann sind wir alle lost. Ich schwör's. Dann KI sind wir vom alle Hamburger voller. Stadt. Also so, die KI, dass die KI nicht den Hamburger Stadtverkehr imitiert. So. Das, sonst sind wir alle am Arsch. Da gibt es auch Ja, kein also. Reißverschlussverfahren in Hamburg. Da gibt es Klettverschluss. Das ist von denen Ja. erfunden. Das ist, Junge. Das Was ist. ich sagen kann, ist, ich habe ein Video gesehen, das geht, glaube ich, 2, 3 Minuten von Tesla in China. Mitten Downtown, Riesenkreuzender Fahrradverkehr, Personenverkehr, kleinste Gassen, bla bla bla. Und der Tesla ist da vollautonom durchgefahren, Das ohne ist Probleme. beeindruckend, ne? Das, Ja. also, puh, Wenn wie dann halt weit die einer da sagt, sind, Junge. ja, weil, ja, aber das ist ja dann quasi nur ein schmaler Grat, bis das bei uns auch übernommen wird. Ja, Die klar. gucken sich das ja ab. Ja, natürlich. Und weil jemand zu mir vor kurzem sagte, ja, die müssen erst mal mit dem deutschen Stadtverkehr und bla bla klarkommen, da habe ich gesagt, naja, wenn das Downtown China funktioniert, warum soll das bei uns nicht funktionieren? Ja, eben. Und das, ich glaube, das sind die Straßen teilweise viel enger in China. Das, also. Naja, selbstverständlich, ne? Das wird kommen. Und ich sag mal so, wenn der erste Startschuss gefallen ist, da gibt es ja jetzt auch dieses Unternehmen mit dem, ich glaube, das ist ein finnischer oder schwedischer Konzern, der den ersten vollautonomen LKW für Auslieferungsverkehr entwickelt hat, ohne Fahrerkanzel. Und der wird da ja auch schon erprobt. Der fährt da komplett alleine. Ja. Da ist auch gar kein Platz für einen Fahrer drin vorne. Nö, brauchst du ja auch nicht, ne? Nee. Also, das Also da, Einzige ist, damit meine ich, da ist kein begleitendes Fahren vorgesehen. Der ist komplett vollautonom. genau, also begleiten dann nur aus der Ferne tatsächlich. Wenn, also dem der LKW gehört, der hat denn da ein Büro, da kann er dann zugreifen auf die LKWs, wenn sie denn mal eine Schwierigkeit haben, keine Ahnung, da auch da gibt es Reifenplatzer und so. Der kann dann ferngesteuert eingreifen. So, und aber das war's. Mehr Ja, wird da nicht so wie so ein passieren. Das, Drohnenpilot, der das genau. so überwacht. Richtig, Ja. ne? Der sitzt da vor seinen 700 Monitoren und dann, ach hier, LKW 14 steckt gerade fest, warte, ich guck mal nach. So, Also, das. weil das wird deswegen noch von den Herstellern halt so weit überarbeitet bis ins Perfekte, weil meines Wissens, korrigiert mich bitte gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr Ahnung habt, Verantwortlicher im Falle eines Unfalls eines vollautonomen Fahrzeugs ist der Hersteller. Ja. Das heißt, wenn jetzt so ein Tesla Scheiße baut, dann muss Tesla dafür gerade stehen. Und die werden, wenn die da Hunderte und Tausende Fahrzeuge verkaufen, müssen die sich sehr im Klaren sein, dass die Technik funktioniert. Ja, genau. Und so eine Firma irgendwann mal pleite, wenn da 1.000 Stück irgendwo reinkrachen. Das wird ja. Ja? So, und deswegen werden die bis ins Feinste das ingenieursmäßig da ausloten und dann hast du da, ja, das autonom, ich würde mal sagen, wir werden am Anfang begleitend sein, dahinter sitzen und zugucken. Stelle ich mir dann übrigens überhaupt nicht toll vor, wenn ich dann nur da drin sitze und kann dann Zeitung lesen und warten, bis wir irgendwo angekommen sind. Nee, Ist ja du streamst dann todeslangweilig. auch einfach. Das, Ich stream dann auch einfach, ja. ja. Ich Dann weiß ist nicht, es also nicht das wird dann langweilig. erstmal, ich glaube, LKW-Fahrer wird erstmal begleitend. Wir können das dann einstellen auf lange Strecke und wenn wir abfahren, dann stellen wir es ab, dann übernimmt der Fahrer wieder, glaube ich. So wird es kommen bei uns. Das wird dann aber auch noch ein paar Jahre so gehen und dann irgendwann 10 Jahre vielleicht, dann guck mal, wie schnell die Technik ranwächst. Ja, das. Und die Technik ist ja hier schon da. Also die werden jetzt keine 10 Jahre noch Forschung brauchen. Es geht nur Nee. noch ums Finalisieren. Ja, ist so. Und dann wird das Fahrermangelproblem beseitigt sein. Dann können wir uns wie vor 20 Jahren wieder um die Jobs kloppen. Geil, endlich. Was? Nützt nur nichts, Rainer. Das, nee, es nutzt nichts. Nee, Nee. ich glaube, und deswegen, wer das jetzt anfängt, den Job, den drücke ich alle Daumen, aber wenn man ein bisschen rational drüber nachdenkt, kann man sich dann, ich sag mal, in 10, 15 Jahren wahrscheinlich umgucken, wo man einen anderen Job macht. Ja, na klar. Weil. Und ich glaube nicht, dass jeder Bock drauf hat, hinterm Steuer am LKW zu sitzen und du kannst einfach nur zugucken und musst die Systeme überwachen. 8 Stunden, 9 Stunden. Weiß ich nicht, ob das so lustig ist. Tja, gar keinen Bock drauf. Nee. Und abschließend übrigens für die DRL-Leute, das zum abschließenden Thema noch, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Die sollen jetzt, die Arbeitsbedingungen sollen jetzt bei den Paketauslieferern verbessert werden. Bei DHL Paket? Ja, DHL hat auch Pakete. Hier, die DHL-Postleute, die irgendwo rumfahren. Ja, ja, das ist DHL Paket und ich bin ja bei DHL Freight. So. Also das, ja. Deswegen frage ich gerade, wieso, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Erklär mal. Ja, das ist erst, ich glaube, seit gestern kam das jetzt raus, ist brandneu. Okay. Und zwar, die haben ja Pakete, ich glaube, bis wie viel Kilo müssen die zustellen am Haus? 41 oder so. Doch so viel? Oder was war das? Nee, das verwechsel ich jetzt, glaube ich, mit UPS, oder? UPS hat so viel. UPS hat so viel, ja, stimmt. Ja. Das habe ich auch mal gehört. Ja, also, dann sind es irgendwie 30 Kilo, glaube ich, ja, ja. Okay. Ja. Ist ja auch eine Hausnummer, ne? Die ist ja, ja nicht nur ein Paket, was die irgendwo hinbringen. Ja, ja. Und ich meine, gehört zu haben, den Beitrag, dass ab 10 Kilo, wenn das Paket ab 10 Kilo wiegt, muss eine zweite Person mit dabei sein beim Ausliefern. Echt? Ja. Das wollen die jetzt. Aber dann werden die Pakete teurer. Alles, da sind wir schon wieder dabei. Ja, sind wir schon wieder dabei. Auch das wird teurer werden. Ja. Nur unsere Löhne nicht, die werden nicht erhöht werden. Nee, leider nicht. Und ich finde es halt beachtlich, dass da wieder, und das ist, das, also ich nenne mich Verschwörungstheoretiker, aber ich habe es irgendwo jetzt, ich glaube, letztes Mal schon mal gesagt. Ich glaube, das ist so gewollt. Guck mal, jetzt bei DHL, da wollen sie jetzt die Arbeitsbedingungen verbessern. Mhm. Bei uns schert sich niemand drum, dass wir mal speziellen Mindestlohn bekommen oder sagen wir mal, dass die Arbeitszeiten sich ein bisschen verkürzen. Ja, ja. Im Gegenteil fällt mir ein, es wurde mir geleakt, oder beziehungsweise es geht bei TikTok rum. Ich weiß aber nicht, ob da Wahrheit dran ist. Das weiß ich auch nicht, deswegen, ich höre das zum ersten Mal. Nee, das Video kenne ich auch nicht. Nee. Es gibt ein Video bei TikTok, was rumgeht und es wurde mir auch zugeschickt. Ob ich das jetzt auf die Schnelle finde, man hatte mich, glaube ich, drauf verlinkt. Ich kann dir nicht sagen, ob das eine Quelle hat. Mhm. Also die Quelle kann ich dir nicht sagen. Und ich kann dir nicht sagen, ob da Wahrheit dran ist. Aber wenn da Wahrheit dran ist, was ich mir absolut nicht vorstellen kann, dann werden so viele diesen Job an den Nagel. Hier ist es, ich hab's tatsächlich. Also das kriege ich ja nur ganz leicht raus, sowas. Pass auf, neue Lenk- und Ruhezeitenverordnung für Berufskraftfahrer geplant. Mhm. Es soll noch streng geheim sein, obwohl schon einige Eckpunkte an die Öffentlichkeit durchgesichert sind. Auf europäischer Ebene finden zurzeit Verhandlungen über eine Novelle der Arbeitszeitrichtlinie zusammenhängt mit den Vorschriften der Lenk- und Ruhezeiten im Bereich der Berufskraftfahrer. Jetzt hat er hier seinen Text darüber gemacht, der voll honkt, sodass ich das nicht vernünftig lesen kann. Ah, jetzt habe ich's. Man plant eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit von Berufskraftfahrern auf maximal 12 Stunden. Samstags maximal 6 Stunden, insgesamt 66 Stunden in der Woche ohne Ausgleich. Mhm. Die sechste Arbeitswoche bleibt erhalten. In dem Zusammenhang zieht man auch in Erwägung, besonders im Hinblick auf den akuten Fahrermangel, die Lenk- und Ruhezeitenregelung dahingehend zu reformieren, dass die neuen Arbeitszeiten besser ausgenutzt werden können. Eigentlich ist man sich noch nicht und es liegt auch noch kein beschlussfähiger Kompromiss auf dem Tisch. Hier wehren sich hauptsächlich die Gewerkschaften, während die Arbeitsverbände schon ihre Bereitschaft für die Änderung signalisierten. Wie aus gut umstrittenen Kreisen zu vernehmen ist, liegt bereits ein konkreter Vorschlag seitens eines deutschen Verbands vor. Er besagt die Lenkzeit von Montag bis Mittwoch jeweils auf 12 Stunden, donnerstags und freitags jeweils 10 Stunden und samstags auf maximal 6 Stunden festzulegen. Die Lenkzeit von Montag bis Mittwoch müssen von mindestens 2 Fahrtunterbrechungen von je einer Stunde unterbrochen sein. Unterbrechungen sind spätestens nach 4,5 und 8,5 Stunden einzulegen. Mhm. Haben die den Arsch offen? Das, 12 Stunden ich, fahren. Ich glaube nicht, dass das real ist. Also, ich kann mir das und auch von der Staatsführung der Verbänden BGL und DSLV sowie von den Gewerkschaften war bislang keine aktuelle Stellungnahme zu bekommen. Einzig ein osteuropäische Staaten signalisierten ihr Wohlwollen. Ob es für eine Zustimmung wird, ist aber noch fraglich. 1.1.24 soll das ermöglicht werden. Mhm. Na denn, also ich glaube das trotzdem nicht. Noch nicht. Also. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also dann bei TikTok unter diesem Video schreiben ganz unter, dann höre ich auf. Ja, safe. Also jetzt stell dir mal vor, wir Lkw-Fahrer werden auf einmal so überrascht, von wegen, ja, hier 9 Stunden Lenkzeit, vergiss mal, ihr dürft jetzt 12 fahren. Dann wäre ich auch Also, instant raus, sofort. Das, also, ja, weil auch vor allen die, Dingen, du dass man hast ja dann, nichts davon. nein, Das, du verdienst ja auch nicht mehr. nee, genau. So, etwa jetzt alle Stunden und dann so was anderes. Aber Ja. ich sag mal so, wenn die Lenkzeitunterbrechung, wenn man da nach oben hin, keine Ahnung, 6 Stunden fahren könnte und dann erst Pause machen muss von einer Stunde, da hab ich kein Problem mit, weil es ja freiwillig ist, wenn ich sage, ich bin fit. Ja. So. Aber ich sehe nicht ein, dass ich hier 12 Stunden pro Tag arbeite und 66 Stunden in der Woche und krieg einen Lohn wie eine 42-Stunden-Woche. Ja. Nö. Moin. Nee. Nee, auf gar keinen Fall. Ich weiß Also. aber nicht, ob das echt ist. Vielleicht hat jemand in den Kommentaren von diesem Pamphlet hier auch schon mal was gehört oder hat da nähere Erkenntnisse. Bitte mal in die Kommentare bei YouTube oder uns bei Instagram schreiben. Druckverlust, German Truck Driver, meine Wenigkeit oder Helden der Straße Official Genau. bei Instagram. Richtig. Da sind wir auch erreichbar. Das haben wir einer der wichtigsten Themen zum Schluss rausgekommen, weil ich Torfkopf mir das jetzt gerade erst eingefallen ist. Verdammt. Verdammt. Ja. Nee, also, oder war noch irgendein Thema in den Kommentaren? Wir haben noch 4 Minuten Ich grundsätzlich. habe noch nicht nachgeguckt, aber das ist ja ganz schnell gemacht. Komm. Ich habe Zwölf. das offizielle Handy habe ich rausgeholt. Und Offizielle Handy. ja, genau, das offizielle. Und da gucken wir jetzt mal nach, ob wir Fragen haben. Anfragen. Nur eine Sprachnachricht, die will ich jetzt aber nicht unbedingt im Nee, nee, nee. Podcast hören. Denn eine Sprachnachricht und eine Erwähnung in der Story, das war's. Ihr seid alle schreibfaul geworden. Das war mal mehr. Das war mal mehr. Ja, vielleicht sind sie auch, es muss nicht geschrieben werden, wenn die einfach hören, und es hören ja so viele und sind einfach danach wunschlos glücklich und haben einfach Spaß an dem Podcast, ist auch vollkommen in Ordnung. Uns fällt Natürlich. immer was einzusammeln. Rainer und ich. Das, wir müssen uns ja mal bremsen nach einer Stunde schon. Das, sonst sind die Ja, Podcasts ich möchte 9 Stunden lang. auch bei einer Stunde bleiben. Ja, ich auch, ich auch. Weil Ich möchte noch was machen. Ich möchte noch ein bisschen Apex spielen jetzt, weil 19 Uhr live. ja, siehst du, und ich muss ja dann auch noch schneiden und hochladen oder beziehungsweise zu Elrex schieben. Der macht das alles. Ich muss noch eine Sache im eigenen. Ich muss einmal mal, wenn Zuschauer oder Zuhörer meines YouTube-Kanals hier dabei sind, möchte ich einfach mal extrem vielen Dank sagen. Das Video hat jetzt übrigens 1 Stunde alt, fast 2.500 Views in einer Stunde, das ist mega, das Neue. Und 1.800 neue Abonnenten in den letzten 28 Tagen. Danke dafür. Mega Das krass. habe ich nicht mal gesamt. Junge, doch, habe ich wohl. Junge, Das, kommt alles. Aber ja. das Krasseste finde ich, Aufrufe meines YouTube-Kanals in den letzten 28 Tagen bin ich kurz vor 1 Million. Oh. 998.603, eine Steigerung von 94%. Im Moment lieben wir uns gerade auf YouTube, glaube ich. Ja. Und dafür möchte ich mal einfach mal Danke sagen. Das ist einfach unfassbar geil, wie viele Leute ich gerade bei YouTube erreiche und wie viele Leute da meinen Kanal gucken. Sorry, Ryan, dass es jetzt nur für mich ist, aber ich möchte einfach mal Alles Danke sagen. gut, Das ist alles echt, gut. Ich, das, ich finde das ist gut. krank. Und wir hatten uns ja auch privat schon drüber unterhalten. Ich sage, ich glaube, das liegt an den Vlogs. So. Ja, Das ist das so. soll auch so sein. Das soll auch so sein, der Zuschauer. Genau, und die kommen ja auch weiterhin. Und jetzt, wenn die LKW-Überraschung das Video auch gut ankommt, ich habe ja mit Mercedes schon geschnackt, Leute. Und es wird gerade versucht, oben in die obersten Etagen abzuklären. Kurzer, vielleicht kriegen wir es hin, dass ich eine Werksführung bei Mercedes hinbekomme, in die Produktionsstätte und da filmen darf. Das klärt gerade Mercedes ab. Guter Sebastian klärt das für mich ab. Von Mercedes. Das wäre dann auch mal wieder was Spannendes. Das wäre wirklich geil, ja. Das. Ja. Ja. Und das Schlimme ist, die Aufrufzahlen gehen jetzt nach oben und jetzt kommt das Sommerloch. Ja, ne? So. Toll, super. Das müsst ihr im Dezember machen, Genau, dann ist damit die der Mann seinen CPM am Urlaub mal leisten höchsten. kann. Ja. Ja, das, damit ich mal meinen Urlaub leisten kann. Und dann fahre ich nicht mit der Bahn, um ihn wieder zu verpassen. Der will unbedingt mal hier zu mir an die Ostsee. Weiter will er doch überhaupt nicht. Mensch. Wenn du eine Pyramide bei dir an der Ostsee baust, ja, dann kann ich auch immer so tun, als wenn wir da in Ägypten sind. Kein Problem. Ja, genau. Ja, meiner Freundin so verkaufen. Hey, das ist Ägypten hier. Was denkst du denn? Ja, bau dir eine Pyramide und geh dir was zu trinken holen. Mensch, was ist los? Was? Ja. Nee, ich wollte das nochmal Danke sagen und Rainer, du hast ja deine Zuschauerzahlen auch. Im Moment gerade alles super. Die ja. Leute mögen das, was wir machen, und deswegen müssen wir unbedingt das Live-Podcast hinbekommen. Wir arbeiten genau dran, Leute. Richtig. Ich kann da ja auch nochmal ganz kurz was zu sagen. Also ich bin ja eher so der Livestreaming-Typ so, und ich habe ja vor dem Schlaganfall praktisch aufgehört. Im Schnitt waren wir da 424, das wird bei Twitch immer über 30 Tage gerechnet übrigens. Ne? Über 30 Tage, 424 Zuschauer im Schnitt pro Stream. Und den habe ich tatsächlich jetzt das allererste Mal wieder erreicht, beziehungsweise um 3 Zuschauer übertroffen. Wir sind jetzt aktuell bei 427 im Schnitt. Und das geil innerhalb von 2 Wochen. Alter, das ist geil, einfach geil. Und da möchte ich auch mal Danke sagen. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich. Da ist nämlich der Unterschied. Ich habe im Schnitt 55 Zuschauer. Das ist. Da ist der Unterschied zwischen YouTube und bei mir und bei dir und Twitch, ja, bei dir und bei mir. Ja, das ist auch. Die Reichweite auf der Plattform oder auf den verschiedenen Plattformen hat auch immer eine andere Wertigkeit. Ne? Also 400 Zuschauer bei TikTok zum Beispiel, ich drücke das mal, ist ein Scheiß. Das ist nichts. Überhaupt nicht. Ne? Und. Bei das YouTube. Das klingt doof. Du musst sagen, weil man uns Influencer anhand dessen bewertet. Deswegen erwähnen wir das gerade. Man bewertet uns daran. Das klingt jetzt so nicht überheblich klingen. Nein, um Gottes Willen. Also, aber das ist so, ne? Also, wenn einer sagt zum Beispiel, ey, ich habe hier 10.000 Follow auf TikTok, dann sind das ungefähr umgerechnet 150 auf YouTube. So, grob erklärt. Ja. Und so ist es auch bei Twitch und YouTube. Also, ja, das ist, irgendwann zerpflücke ich euch das mal. Und dann, weil ich wusste das auch lange nicht, und mein Netzwerk hat mich da so ein bisschen aufgeklärt, wie die Wertigkeiten pro Plattform ist und so. Und aber gut, das soll euch ja nicht jucken. Ne? Nein, das soll euch auf gar keinen Fall jucken. Euch hier soll eins jucken, dass wir, und ich sag's immer wieder, das live hinbekommen, denn es wird so ein schöner Abend werden. Genau. Wir werden uns so viele lustige Sachen einfallen lassen, dass wir einen richtig schönen Abend haben, dass ihr da rausgeht, wenn ihr wollt, mit uns noch ein Foto macht oder ein kurzes Smalltalk etc. und ihr nach Hause kommt. Und dann, das habe ich auch gesagt, das war auch bei meinen 2 Live-Veranstaltungen, habe ich das den Zuschauern, beim ersten habe ich noch Meet and Greet nachher noch dran gehangen, und bei 2019 habe ich danach auch noch viele Worte mit den Zuschauern geschnackt. Mhm. Und mir ist es da immer wichtig, dass die Leute auch in dieser schwierigen Zeit diese 2 Stunden mal alle Sorgen vergessen können. Das klingt jetzt voll, das klingt jetzt so voll gespielt und bla bla, sondern es ist mir wirklich wichtig. Diese 2 Stunden gibt es keine Rechnung. Da gibt es keine Sorgen. Da gibt es einfach nur Spaß, abschalten und 2 Stunden entspannen. Das ist das Ziel. Genau. Vielleicht hin und wieder mal den Sitznachbar durchbeleidigen. So, aber. Alles. So, alles. Nein. So, aber so soll es sein, ne? Dass ihr einfach mal so 2-3 Stunden abschalten könnt, zack. Ja. Und dann hinterher mit uns noch ein Käffchen oder ein Bierchen trinken oder so. Das, fertig. Ne? Das, Ich sagte, das größte Kompliment habe ich 2018 bekommen von diesem Ehepaar, die mich nicht kannten und auf meiner Live-Veranstaltung waren. Habe ich dir das mal erzählt? Nee, gar nicht. Also, die haben dich weder auf YouTube gekannt, noch die dachten, oh, das ist eine Veranstaltung, gehe ich rein. Gar nicht. Nee, das ist geil. Nee. Ihr Sohn hatte 2 Karten für sich und seine Freundin. Denen ist aber beruflich irgendwas dazwischen gekommen. Ah, okay, dann haben die Mutti und Vati hingeschickt. Okay. Haben die gesagt, hier, wollt ihr da hin? Wir kennen den nicht, ja. Der macht Comedy, so ein bisschen Spaß und hin und her. Ja, gut, wir haben heute Abend eh nichts vor. War ja ein Samstag, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Mhm. Ja, war ein Samstag. Gehen wir da hin. Und nachdem das vorbei war, habe ich dann halt Autogramme und ein Foto gemacht und denen noch Tschüss gesagt persönlich, der da war. Und dann kam dieses Ehepaar, die war Mitte 50, glaube ich, kam zu mir und mit den Worten, wir wollen auch nur ganz kurz stören, wir kennen sie nicht, wissen auch bis jetzt nicht, wer sie sind und was sie machen, aber wir möchten uns bedanken für diesen schönen Abend. Unsere Kinder haben uns die Karten gegeben, weil die leider nicht konnten, die verfolgen sie. Wir hatten einen sehr schönen Abend und wünschen ihnen weiter viel Erfolg und machen sie weiter so. Das geht runter wie Öl. Das war das Schönste, immer noch nach 5 Jahren ist das das schönste Kompliment, was mir je jemand gemacht hat, weil das so abgrundtief ehrlich war. Mhm. Und solche Komplimente hätten wir dann gern bei der Podcast Aftershow-Party. Ja, auch wenn sie gespielt sind, wir nehmen sie. Das, nein, Genau, lügt! Lügt gefälligst! Lügt uns an! Hey, Rainer Kai, war super, wir hatten einen schönen Abend. Arschlöcher. Scheiße. Du hörst ihn nur Aber noch flüsternd lügt. Weggehen, ne? Hier gehe ich nie wieder hin, die Arschlöcher. Ja, so Kopf nach unten und ich. Oh, ich hole den mal nur rein, wie rauskommt. Ich hoffe nicht. Nein, nein, es wird ein schöner Abend werden. Freunde, Ja. das war Folge 18. Genau, und wir hören uns dann wieder zu Folge 19, nächste Woche, selbe Zeit. Macht's gut, Freunde. Fahrt vorsichtig, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.